Also mein Name ist Stefan Meretz. Ich blogge mit anderen zusammen auf keimform.de. Untertitel ist Auf der Suche nach dem Neuen im Alten. Und dort könnt ihr eine ganze Reihe Texte zum Thema Commons, zum Thema, wie gewinnt man eigentlich eine neue Welt, wie kann der Kapitalismus überwunden werden und was hat das mit unserer Wahrnehmung und unserem Denken zu tun. Heute ist das Thema Commons Theorie und Praxis. Ich will das in vier Schritten versuchen. Wir müssen sehen, ob wir alles brauchen. Also erstmal, Commons, was ist das überhaupt? Eine beschreibende Annäherung. Dann will ich den Begriff versuchen, etwas systematischer zu entwickeln. Dann will ich Commons und das Öffentliche diskutieren. Also was ist eigentlich der Unterschied? Ist das nicht irgendwie das Gleiche oder nicht? Und schließlich die Frage Commons als Widerstandspraxis, was kann das eigentlich bedeuten? Vorweg, wenn ich von Commons spreche, dann verstehe ich das Synonym zum Begriff der Gemeingüter. Ich rede trotzdem lieber von Commons, weil Gemeingüter, da steckt das Wort Gut drin und man denkt sofort an irgendwas Dingliches, das Gemeingut. Während Commons diese mitschwingende Bedeutung eines Dings nicht hat und das trifft eher die Bedeutung, um die es geht und da will ich noch drauf zu sprechen kommen. Also, Commons, was ist das? Was kennzeichnet Gemeingüter? Was sagt Elinor Ostrom? Ihr habt gehört, Elinor Ostrom hat den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2009 bekommen. Das war damals eine ziemliche Sensation, weil bisher immer sozusagen Wirtschaftswissenschaftler, die sich im Rahmen des neoliberalen Paradigmas bewegten, ausgezeichnet wurden. Und Elinor Ostrom hat was Besonderes gemacht. Sie hat nämlich nachgewiesen, dass Commons tatsächlich eine Form des Umgangs mit Gemeingütern sind. Ich komme noch drauf. Und dann noch ein Ausflug in die Geschichte. Jetzt erstmal eine deskriptive Annäherung. Es gibt so eine schöne Broschüre, die man sich auch bestellen kann, von der Heinrich-Böll-Stiftung. In dieser Broschüre steht folgende kurze Beschreibung. Gemeingüter, also Commons, kennzeichnet, dass eine Ressource, gleich ob Wasser oder Wissen, dauerhaft gemeinsam genutzt wird, anstatt sie zu verbrauchen oder anderen vorzuenthalten. Kennzeichnet, dass sich eine identifizierbare Gruppe um die entsprechende Ressource kümmert und sie pflegt, statt sie der Freibeuterei zu überlassen. Dass diese Gruppe sich auf angemessene und transparente Regeln verständigt, statt Regellosigkeit zu akzeptieren. Dass der Umgang mit den Ressourcen weitgehend selbst organisiert ist, anstatt fremdbestimmt zu sein. Dass alle Nutzer mitgestalten und mitbestimmen können, anstatt sich immer nur vertreten zu lassen. Dass sich der Nutzen verteilt, anstatt sich zu konzentrieren. Also es geht um Ressourcen, es geht um Leute, die sich darum kümmern, die Regeln entwickeln, die sich dabei selbst organisieren, ihre eigenen Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen, um es kurz zu fassen. Das ist aber eine sehr beschreibende Sicht. Ich will später dann das alles noch ein bisschen systematischer entwickeln. Zweite deskriptive Annäherung, die schon erwähnte Elinor Ostrom hat schon 1990, sie hat schon Jahrzehnte darüber geforscht, folgendes Zitat formuliert, wo sie feststellt, dass Commons dann existieren können, wenn sie weder die Logiken des Marktes noch die Logiken des Staates oder sich den Regeln des Staates unterordnet, sondern ihre eigenen Regeln entwickelt. Der Titel der deutschen Ausgabe macht das nochmal besonders deutlich, der heißt nämlich Die Verfassung der Allmende, jenseits von Markt und Staat. Und dieses jenseits von Markt und Staat, was das jetzt ist, dem müssen wir uns ein bisschen detaillierter nähern, damit man Commons versteht. Kurzer Blick in die Geschichte. Das römische Recht hat schon ganz gut vier Sachen bestimmt. Einmal res nullius, also man kann sagen, das Niemandsland, etwas, was allen, also niemandem gehört und was vor allen Dingen unreguliert ist, also sich auch keiner drum kümmert. Res private, also wo ein Privateigentümer den Zugriff hat Und die Regulation heute als Privateigentum wohl bekannt ist die Regulation über den Markt und seine Gesetze. Dann res publicae, das öffentliche Gut, also der Zugriff ist für die Öffentlichkeit und die Regulation dieser öffentlichen Güter übernimmt der Staat, per Gesetz, wie auch immer. Dann die res communis, worum es heute geht. Der Zugriff ist hier die Gemeinschaft. Was das genau heißt, werden wir noch sehen. Und die Regulationsform ist Peer-Regulation. Peer bedeutet der oder die Gleichberechtigte oder Gleichrangige, Ebenbürtige, die in der Gemeinschaft untereinander vereinbaren, wie ein Gemeingut behandelt wird, gesichert wird, vermehrt wird, erhalten wird. Also sozusagen im antiken Rom, also so ungefähr 5. Jahrhundert, gab es durchaus ein Bewusstsein davon, dass es nicht nur, also neben den Niemandsländern, dass es nicht nur Privat und Staat, sage ich jetzt mal verkürzt, gibt, sondern dass es auch noch einen Bereich der gemeinschaftlichen Güter gibt. Ja, jetzt begriffliche Entwicklung, also ein bisschen detaillierter. Wenn man sich den Commons annähert, dann muss man sich von ein paar Dichotomien versuchen frei zu machen. Und das ist ziemlich schwierig. Auch innerhalb der Commons-Bewegung gibt es immer wieder, sage ich mal, Rückfälle. Es gibt also die Dichotomie von Markt und Staat. Wir hatten das auch schon eben auf der Tafel gesehen. Mit Markt und Staat sind entweder marktliberale Ansätze verbunden, also das neoliberale Paradigma sagt ja ganz kurz formuliert, wenn man das den Kräften des Marktes überlässt, dann regelt sich das schon irgendwie zum Wohlgefallen aller. Oder die andere Seite sagt, nein, der Markt macht das nicht, es gibt Marktversagen und so weiter, also muss der Staat die Regulation übernehmen, damit dann Gerechtigkeit, gute Verteilung, bla, organisiert werden kann. Von dieser Dichotomie, entweder das oder das, muss man sich lösen, wenn man die Commons verstehen will. Und dann gibt es etwas Zweites, was beim Denken schwierig ist, nämlich die falschen Unterordnungen. Die eine Unterordnung, die sehr bekannt geworden ist, das ist die der Niemandsländer. Also es war dieses Res Nullius, diese erste Zeile, da wurde einfach gesagt oder gedacht, ja Commons ist sowas wie die Niemandsländer, also die Güter, die allen gehören. Was allem gehört, gehört keinem. Bekannt geworden ist es durch Garrett Hardin, die sogenannte Tragik der Commons oder Tragik der Allmende im Deutschen, auf Englisch Tragedy of the Commons. Was der nämlich gemacht hat, ist, der hat ein Denkexperiment gemacht, der hat gesagt, stellen wir uns vor, Bauern haben ihre Tiere und die treiben diese Tiere auf die Weide und lassen die dort weiden. Was machen diese Bauern, diese Viehzüchter? Nun, die versuchen, ihr Ergebnis zu vermehren, indem sie immer mehr Tiere auf die Weide treiben, weil je mehr Tiere das Gras fressen, desto größer wird der Output. Wenn das aber jetzt ein Niemandsland ist, dann tun das die anderen Bauern auch, weil es gibt ja keine Zugriffsbeschränkung auf diese Weide. Also die anderen treiben auch ihre Tiere darauf und machen das auch immer mehr, immer häufiger mit immer mehr Tieren. Was passiert? Die Weide geht kaputt, weil sie übernutzt wird. Das hat Garrett Hardin in dem Gedankenexperiment herausgefunden, klingt sehr plausibel. Was schließt er daraus? Gemeingüter müssen kaputt gehen. Tragedy of the Commons. Was ist die Lösung? Der Staat muss hier als Regulationsinstanz oder der Markt muss hier als Regulationsinstanz. Die Weide muss privatisiert werden oder sie muss in staatliche Hand kommen. Das ist die Lösung. Und dieser Aufsatz hat für die Entwicklung des neoliberalen Paradigmas, wie wir es heute kennen, eine unglaubliche Bedeutung gehabt innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Und auch heute gibt es immer noch Leute, die sich sozusagen erklärend positiv darauf beziehen. Und wenn ihr an eurer Uni das von einem Wirtschaftsprof erlebt, dann müsst ihr widersprechen. Zumindest nach diesem Vortrag könnt ihr das. Was hat er übersehen? Etwas total Banales, aber wenn man vom Konzept des Homo economicus ausgeht, also des isolierten Nutzenmaximierers, eine Karikatur eines Menschen, dann kommt man nicht auf die Idee, dass diese Menschen miteinander ja reden können und sich möglicherweise verabreden können, wie sie diese Wiese so nutzen, dass sie nicht kaputt geht, sondern dass sie im Endeffekt alle den möglichst optimalen Nutzen davon haben. Sie könnten Pläne aufstellen, etc. pp. Gibt es ein nettes kleines Filmchen darüber, wo auch diese Tragik der Allmende vorkommt, könnt ihr mal auf keimform.de gucken. Da ist dieses kleine Video, so ein Comic-Filmchen eingebettet. Und da könnt ihr das angucken. Okay, also Niemandsland ist nicht Commons. Zweite ist öffentliche Güter. Öffentliche Güter ist nicht Commons. Öffentliche Güter waren die Güter, die vom Staat verwaltet werden. Also weder Niemandsland noch öffentliche Güter, sondern etwas Drittes, etwas anderes. Jetzt will ich drei Schritte machen. Ich will auf den Eigentumsbegriff eingehen, der ist ziemlich wichtig. Ich will darstellen, warum ich glaube, und das ist dann schon etwas, was den normalen Commons-Diskurs überschreitet, warum ich glaube, dass Commons eigentlich eine Produktionsweise darstellen. Und drittens will ich auf eine Gütersystematik hinweisen, in der die Commons-Güter eine bestimmte Position einnehmen. Okay, Begriff des Eigentums. Was ist eigentlich Eigentum? Eigentum ist nicht etwas, was mir gehört. Also es ist nicht eine Eigenschaft einer Sache. Eine Sache ist nicht Eigentum. Es ist auch nicht die Herrschaft einer Person über eine Sache, sondern Eigentum ist eine Beziehung zwischen Menschen. Nämlich, ich schließe euch als Dritte von der Nutzung dieses, meines Eigentums, aus. Das heißt, wir gehen eine soziale Beziehung miteinander ein, die darin besteht, dass ich euch ausschließe, weil das in meinem Eigentum sich befindet. Das ist der Kern des Eigentumsbegriffs, auch des bürgerlichen Eigentumsbegriffs, auf dem alle unsere Marktwirtschaft, Kapitalismus und so weiter bauen. Das ist also eine rechtsförmige Definition. Es ist keine Sacheigenschaft, sondern Eigentum ist ein soziales Verhältnis, die Menschen untereinander eingehen in Bezug auf eine Sache. Dieses soziale Verhältnis war aber nicht immer da, sondern musste erst historisch entwickelt werden. Das heißt, wenn man heute diesen rechtsförmigen, modernen Eigentumsbegriff nimmt und dann in die Geschichte zurückguckt, dann kann man auf den Gedanken kommen, naja, das war schon lange der Fall, dass andere immer davon ausgeschlossen wurden und dass es Eigentum also schon sehr lange gibt. Nein, weit gefehlt. Ich habe mal hier Gesellschaftsformen sozusagen der Chronologie nach aufgeführt. Das könnt ihr ausführlicher nachlesen bei Sabine Nutz, die das untersucht hat. Ich gehe das mal kurz durch. Bei archaischen Gesellschaften gab es überhaupt noch gar keinen Eigentumsbegriff, weil es doch auch dort sowas wie eine individuelle Zuordnung von Dingen zu Personen noch gar nicht gab. Es gab genau genommen sowas wie eine Subjekt-Objekt-Trennung gar nicht. Also sowas wie, dass Dinge von mir getrennt sind, sondern beispielsweise diese Jacke ist nicht ein von mir getrenntes Objekt, was ja auch dann jemand anders bekommen könnte, sondern diese Jacke bin ich, sozusagen. Sie ist ein Teil von mir. Das war so anschaulich gesprochen das Eigentums- oder Besitz- oder Zuordnungsverständnis in ganz frühen Gesellschaften. Das heißt, sowas wie Eigentum, wo andere ausgeschlossen werden, konnte überhaupt gar nicht gedacht werden. In der griechischen Antike... Was heißt ganz frühe Gesellschaften so ungefähr? Urgesellschaften, Vorklassengesellschaften. Griechische Antike. Dort gab es sehr wohl ein Verständnis von einem zugeordneten Besitz mit der Idee, wenn klar ist, wem die Dinge zugeordnet sind, dann gibt es sozusagen Kümmerer. Dann kümmern sich Leute um die Dinge und dann wird die Nutzung geordnet. Wichtig ist jetzt hier, dass es tatsächlich ein Verständnis von Besitz gab. Wir werden gleich sehen, nämlich mit der römischen Antike kam das zum ersten Mal auf. Es gibt einen wichtigen Unterschied, nämlich den von Eigentum und Besitz. In Rom wurde nämlich dieser Unterschied zum ersten Mal auch rechtsförmig gemacht. Eigentum, ich hatte das eben schon kurz dargestellt, ist ein abstraktes Konzept. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was für eine konkrete Nutzungsbeziehung ich zu einem Ding habe, sondern es wird abstrakt auf dem Papier in Gedanken, Rechtsform, definiert, dass ein Ding mir gehört und damit euch nicht, also Dritte ausgeschlossen sind, während Besitz ist eine konkrete Nutzungsbeziehung. Beispiel: Als Eigentümer einer Wohnung muss ich niemals in der Wohnung gewesen sein. Trotzdem bin ich Eigentümer, das heißt, alle anderen als Dritte sind ausgeschlossen von der Nutzung dieser Wohnung. Wenn ich diese Wohnung jetzt vermiete, dann befindet sie sich im Besitz der Mieterin oder des Mieters, weil die Mieterin oder der Mieter eine konkrete Nutzungsbeziehung hat. Sie benutzt diese Wohnung. Dieser Unterschied zieht sich bis heute durch. Also wenn ihr im bürgerlichen Gesetzbuch nachlest, wird auch dieser Unterschied von Eigentum und Besitz gemacht. Der ist konstitutiv auch für das bürgerliche Recht. Der wurde sozusagen in Rom erfunden. Wichtig ist jetzt, dass Besitz nicht notwendigerweise die anderen ausschließt, sondern Besitz kann die anderen auch einschließen. Wir können etwas gemeinsam besitzen. Eigentum hat immer mit Ausschluss von Dritten zu tun. Das heißt, bei Eigentum ist immer definiert, das gehört mir oder auch uns. Also es gibt auch kollektives Eigentum, aber es gibt immer noch andere, die sind ausgeschlossen. Das steckt im Konzept des Eigentums. Im Mittelalter dann gab es so eine Art auch Rückfall, würde ich mal sagen. In Rom gab es ja eine sehr weitgehende Entwicklung von Rechtsbegriffen, im Mittelalter eher wieder einen Rückschritt. Dort gab es, sage ich jetzt mal abgekürzt, ein Gewohnheits- und Herrschaftsrecht. Also auf der anderen Seite die Lehnsherren, die das Herrschaftsrecht personal über ihre Abhängigen ausübten, also die Bauern zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gab es aber von den Bauern ein Gewohnheitsrecht. Sie konnten gewohnheitsmäßig zum Beispiel in den Wald gehen und Holz sammeln, in dem Wald, das dem Fürsten zum Beispiel gehörte. Das war überlieferte Tradition und das war sozusagen ein Agreement, was lange auch funktioniert im Mittelalter. Im Kapitalismus dann, setzte sich der abstrakte Eigentumsbegriff, der durch diese Exklusion Dritter gekennzeichnet ist, durch. Also Eigentum ist ein Konzept der Moderne, ein sehr modernes Konzept. Vor dem Kapitalismus, so will ich das mal zusammenfassen, gab es nicht eine Art nicht exklusive materielle Eigentumskonzepte oder man müsste eigentlich sagen Besitzkonzepte. Also verwandtschaftlich oder religiös strukturierte Verbindung von Bedürfnissen und Verfügung über Sachen. Ich habe darunter jetzt geschrieben die Analogie materielle Taktwahrnehmung. Das habe ich aus dem Buch von Eske Bockelmann, Im Takt des Geldes, kann ich sehr empfehlen zu lesen. Der hat nämlich untersucht, wie sich die Wahrnehmung im Übergang von der, sage ich jetzt mal grob, von der Vormoderne zur Moderne, von den ganzen Gesellschaften vorher, inklusive feudale Gesellschaften hin zum Kapitalismus, wie sich die Wahrnehmung geändert hat. Die hat sich nämlich fundamental geändert. Er macht das am Beispiel der Musik oder des Taktes deutlich. Vor dieser Zeitenwende, die Anfang des 17. Jahrhunderts verortet, waren innerhalb der Musik einzelne Töne oder Takte unmittelbar an die Bedeutung geknüpft. Ein Takt stand also für etwas, ein Ton stand für etwas. Und ein Ton konnte nur innerhalb bestimmter Kirchenharmonien zum Beispiel neben einem anderen Ton stehen, weil diese Töne zusammen eine bestimmte Bedeutung haben. Nach der Zeitenwende, nachdem die abstrakte Taktwahrnehmung sozusagen sich durchsetzt, was natürlich, ihr könnt euch das jetzt vorstellen, auf die Abstraktion durch die Einführung des Geldes kam. Abstrakte Taktwahrnehmung bedeutet, dass jetzt die Bedeutung und der Takt zum Beispiel voneinander getrennt sind. Wir haben einen abstrakten Takt. Viervierteltakt. Da sagt der Takt nichts aus, hat keine Bedeutung, sondern er kann dann angewendet werden auf ein bestimmtes Musikstück und innerhalb des Musikstücks, dann in Kombination, drückt er irgendwas aus. Das heißt, diese Trennung von Ausdrucksmittel und ausgedrückter Sache vollzog sich auf sehr vielen Gebieten, in der Musik, in der Wissenschaft, sowas wie moderne Wissenschaft, die ja die Trennung von Subjekt und Objekt voraussetzt, die kam auch erst sozusagen in ihrer modernen Form durch das Aufkommen des Kapitalismus. Und in dieser zu diesem Übergang... Ganz kurz reinspringen. Ja. Und also Kapitalismus an Kritik, die steht, aber es ist doch eher andersrum der Fall, ne? Dass nämlich der Kapitalismus durch das wissenschaftliche... Bild, was du da zur Objekttrennung ist, darauf aufbaut. Also der Kapitalismus hat ja eine geistige Grundlage. Ja, ja. Dieses scientistische Denken sozusagen, dieses wissenschaftliche Denken, Trennung Objekt-Subjekt. Du verdrehst da gerade zwei Sachen meiner Meinung nach. Das ist nicht der Hauptpunkt, aber irgendwie finde ich gerade, dass du da Sachen denkst. Aber. Ich habe die Intervention jetzt nicht ganz verstanden, aber vielleicht können wir nachher nochmal drauf kommen. Ich denke, dass es, also meine Aussage war, dass es mit zum Kapitalismus, zur modernen Gesellschaft, wie sie sich als moderne versteht, dazugehört, dass sie diese Trennung von Subjekt und Objekt als Grundlage ihrer Wissenschaft betreibt. Dass das etwas Kritisierenswürdiges ist, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich versuche erstmal nur nachzuzeigen, wie Wahrnehmung und Denken sich geändert haben und dass das etwas mit der Lebensweise zu tun hat. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass Denken nicht immer Denken war, sondern dass das immer was ziemlich direkt auch mit der Lebensweise Verbundenes ist. So, Produktionsweise. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklären muss, das ist auch sicherlich sehr verkürzt. Ich will mein Verständnis von Produktionsweise kurz darstellen. Klassisch wird Produktionsweise ja als Kombination von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen verstanden. Was ist das? Produktivkräfte ist sozusagen die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben gewinnen, indem sie Mittel einsetzen, um Stoffwechsel mit der Natur zu betreiben. Also Mensch, Mittel und Natur. Und Produktionsverhältnisse sind die sozialen Beziehungen, die sie dabei eingehen. Und das hat sich historisch verändert. Also Menschen haben ihre Lebensbedingungen in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlichen Mitteln produziert und sind dabei unterschiedliche soziale Beziehungen eingegangen. Nicht die Gesellschaftsformen, die dann entstanden sind. Also Produktionsweise zusammengefasst, die Art und Weise, wie Menschen ihre Lebensbedingungen herstellen und welche sozialen Verhältnisse sie dabei entwickeln. So, wichtig finde ich jetzt Folgendes, was nicht immer so gesehen wird, dass die Produktionsweise nicht gleichgesetzt werden darf mit Gesellschaftsformen. Also in einer Gesellschaftsform kann es mehrere Produktionsweisen geben, wobei eine die für die Gesellschaftsform charakteristische, dominante ist. Also Beispiel Kapitalismus, das ist die Gesellschaftsform, in der die kapitalistische Produktionsweise bestimmend ist. Aber das heißt nicht, dass es neben der kapitalistischen Produktionsweise auch andere Produktionsweisen geben kann. Ist auch eigentlich ganz logisch, weil wäre das nicht so, könnte man sich ja einen Übergang von einer zur anderen Gesellschaft nicht vorstellen, da es ja niemals so ist, dass eine Gesellschaft sozusagen schlagartig sich total umstellt. Vorher wurde so produziert und dann nächsten Tag überspitzt gesprochen so. Sondern der Übergang vollzog sich als Prozess und als ein Nebeneinander von unterschiedlichen Produktionsweisen, innerhalb derer es dann zum Qualitätsumschlag kam. Also wo dann das eine dominant war und eine andere Form abgelöst hat, die aber damit nicht total verschwand. Also auch zum Beispiel nach der Durchsetzung des Kapitalismus gab es lange Zeit auch in den kapitalistischen Bereichen feudale Produktionsweisen, wo eben diese Verhältnisse noch nicht überwunden waren. Etc. auch Sklavenhalterverhältnisse. So, worauf ich jetzt hinaus will, ihr ahnt es, ist eben, dass Commons auch so eine Produktionsweise darstellen. Was ist jetzt Commons? Ihr erinnert euch an diese deskriptive Beschreibung, ja, an die Deskription von Commons. Also Commons sind Gemeingüter, da geht es um Ressourcen, Produkte und die Praxis, das Commoning. Commoning, dort spielen zwei Dinge eine Rolle. Einmal, es gibt immer eine Gemeinschaft, die sich rund um diese Commons konstituieren, die sich selber ihre Regeln geben, je nachdem, was sie für richtig halten. Ressourcen können jetzt unterschiedliche Dinge sein. Lange Zeit wurde bei Commons oder Allmendegütern immer nur auf Naturgüter geguckt. Wie bei diesem Wiesenbeispiel, was der Hardin sich angeguckt hat, oder die Wälder oder die Atmosphäre fallen einem ein, etc. pp. Das sind dann die Ressourcen. Es gibt aber auch neue Commons, die ihr auch sicher alle kennt. Wikipedia ist ein Commons. Es gibt dort eine Praxis einer Gemeinschaft, die sich selber Regeln gegeben hat, ein Commoning. Und es gibt dort Ressourcen, also was weiß ich, Serverkapazität. Und es gibt Produkte, die selber wiederum Ressourcen werden. Also es gibt sozusagen etwas, was rauskommt, was wiederum aber dann ein Mittel ist, was in den Prozess des Commons-Machen eingeht. Und dieser Pfeil hier unten, den ich so rot gemacht habe, dieser Rückbezug, den finde ich unheimlich wichtig. Der wird aber, wenn ihr so zum Beispiel diese grüne Broschüre und diesen Commons Report von der Bell Stiftung, werdet ihr diesen rückbezüglichen Pfeil nicht finden und ihr werdet auch hier keine Produkte sehen. Das ist jetzt ein Ergebnis, wenn man diese Sicht mit den Produkten ausblendet. Das ist jetzt aus dem Buch von Peter Barnes, Kapitalismus 3.0, ein Leitfaden zur Wiederaneignung der Gemeinschaftsgüter. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier sind jetzt Natur, Kultur, Gemeinschaft, Luft, Wasser, Photosynthese, Mutter Erde, elektromagnetische Wellen etc. pp. Und dann hier beispielsweise Sprache, Philosophie, hier Straßen, Spielplätze etc. Und dann steht hier, das sind die Gemeingüter, also die Commons. Was wird jetzt hier gemacht? Hier werden die Ressourcen gleichgesetzt mit den Commons. Also deswegen habe ich dieses Ressourcen hier dazu geschrieben. Es sind eigentlich Ressourcen, die hier beschrieben sind und nicht schon die Commons selber. Warum? Was fehlt ist das Commoning. Also, there is no commons without commoning, hat der US-Historiker Peter Linebaugh mal sehr treffend formuliert. Wenn es keine Praxis darum geht, dann sind die Gemeingüterressourcen als solche noch lange kein Commons. Was man auch praktisch beobachten kann. Beispiel, die Hochsee selber ist kein Commons, in keinerlei Hinsicht. Es ist ein Niemandsland. Es ist unreguliert. Weder Staaten haben Regulationen verabredet, noch eine Gemeinschaft von Menschen haben verabredet, sondern alle schicken ihre Trawler raus, auf Teufel komm raus, um die in diesem Niemandsland zum Beispiel Fische abzufischen, wo es nur geht. Also auch heute gibt es noch Niemandsländer, und die Ressourcen als solche sind keine Commons, sondern erst, wenn es eine Praxis drumherum gibt, die sich um diese Ressourcen kümmert, dann kann man das als Commons bezeichnen. Und deswegen seht ihr auch, warum es so schwierig ist, wenn man die deutsche Übersetzung Gemeingüter verwendet. Wenn man eben Gemeingut sagt, dann denkt man, naja, das ist ein Gut, ein Ding, eine Sache, um die es geht. Das Meer oder was auch immer, die Atmosphäre. Aber die Atmosphäre zum Beispiel, CO2, Stichwort CO2, Kopenhagen war ja ein, wenn man so will, ein Versagen der potenziellen Weltgemeinschaft darum, sich darauf zu verständigen, Regeln zu finden, wie man mit einer Gemeingutressource umgeht. Auf Englisch Common Pool Resource. Okay, Commons als Produktionsweise, was ich stark machen möchte. Wenn man Commons als Produktionsweise versteht, also eine Art und Weise, Lebensbedingungen herzustellen und dabei bestimmte soziale Verhältnisse einzugehen, das waren ja die Formulierungen, dann kann man feststellen, die Commons-Produktionsweise hat es eigentlich immer gegeben, war aber nie dominant. Sondern es waren immer andere Verhältnisse, soziale Verhältnisse dominant, die dann sozusagen oberhalb der Commons, sozialen Verhältnisse bestimmten, was aus den Commons wurde. Also im Feudalismus beispielsweise die Herrschaft der Feudalen über die abhängigen Bauern, aber die Bauern untereinander haben durchaus Commons-Gemeinschaften gebildet. Commons war immer Grundlage. Die Frage ist jetzt, kann aus den Commons auch eine dominante Produktionsweise werden? Marx hat in dem letzten Kapitel, im Kapitalband 1, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation beschrieben. Was er dort gemacht hat, ist im Prinzip die Einhegung der Commons zu beschreiben. Die Einhegung der Gemeingüter, die gewaltsame Vertreibung der Bauern von den Subsistenzgrundlagen, die Einzäunung der Weideflächen oder der Wälder etc. Warum? Natürlich damals im Aufstieg des Kapitalismus ging es darum, freie Lohnarbeiter zu schaffen. Die Menschen haben nicht etwa schon immer freiwillig gearbeitet, so wie man das denken könnte, wenn man heute die Plakate so Arbeit, Arbeit, Arbeit oder so sieht, sondern die mussten durchaus dazu erstmal geprügelt werden. Also Arbeit musste auch erst durchgesetzt werden. Das heißt, man nahm ihnen die Subsistenzmittel weg, setze sie frei davon und setze sie aber auch frei im Sinne von, dass sie jetzt frei von persönlichen Abhängigkeiten waren und jetzt ihre Arbeitskraft verkaufen konnten. Rosa Luxemburg dann hat gesagt, das war nicht nur ein initialer Prozess, sogenannte ursprüngliche Akkumulation, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Der Kapitalismus kann überhaupt nur existieren, weil er permanent dieses Enclosure macht, also permanent etwas, was nicht in der Warenform ist, in die Warenform reinzieht und als Ware produziert. Jochai Benkler dann, ein großer Zeitsprung, hat 2005 dann gesagt, ja, es gibt jetzt im Bereich der neuen Commons eine Produktionsweise, die man Commons-basierte Peer-Produktion nennen kann. Also so etwas wie Wikipedia oder freie Software oder freie Hardware oder freies Design oder wird inzwischen als Commons-basierte Peer-Produktion bezeichnet. Und George Kafensis, auch ein US-Soziologe, glaube ich, der hat jetzt gesagt, okay, Commons hat es immer gegeben, aber wir müssen jetzt unterscheiden zwischen den vorkapitalistischen Commons, den kapitalistischen Commons und den postkapitalistischen Commons. Also die vorkapitalistischen Commons waren zum Beispiel die Commons, die es auch während des Feudalismus gegeben hat. Und die dann, als der Kapitalismus sich durchsetzte, auch immer so als, naja, das war so das überkommene, traditionelle, auch mit den ganzen Abhängigkeiten und der bornierten Idylle der Dorfgemeinschaft verbunden und so weiter. Das brauchen wir alles nicht mehr. So war die Sicht aus der Kapitalismuszeit. Du hast eine Frage. Ich habe eine Frage, diese Einhegung, beziehungsweise der Enclosure, dass diese sozusagen Einzäunung von. Genau. Die Frage, ich mich, also ich, mich persönlich macht sozusagen dadurch, dass ich es dann zwar als Commons bezeichne, aber es dann doch nach außen abschotte, dass das ja eigentlich kein Common für mich auf jeden Fall, sondern eigentlich müsste ja das Ziel sein, die Gemeinde, also Güter zu befreien. Richtig, Commons, man kann auch ein anderes Wort für Enclosure of the Commons nehmen, nämlich Privatisierung. Privatisierung, bitte? Privatisierung von Commons, obwohl Commons eigentlich der Allgemeinheit zurückgeführt werden soll. Privatisierung bedeutet, die Commons als Commons zu zerstören und in Privateigentum zu überführen. Dann sind sie keine Commons mehr, dann sind sie weg als Commons. Dann sind sie Privateigentum. Und Enclosure of the Commons war, kann man auch nennen, Privatisierung. Das heißt Zerstörung der ursprünglichen Gemeingüter, Übertragung in Privateigentumbesitz, wo dann beispielsweise der eingezäunte Wald dann nur noch von dem Besitzer, von dem Eigentümer, ausgebeutet wurde, zum Beispiel zur Holzgewinnung etc. Das ist eine Beschreibung dessen, was gewesen ist. Okay. Es geht nicht darum, was. Ich habe gesagt, dass, ja. Also, dass Marx das gefordert hat, das wird dann das Marxist. Ja, das ist ein Irrtum. Nee. Nein, der hat beschrieben, wie der Kapital. Der hat in Band 1 vom Kapital beschrieben, wie funktioniert der Kapitalismus. So, zack, zack, Mechanik. Und dann hat er sich am Schluss gefragt, aber wie kam er jetzt auf die Welt? Der kann sich nämlich ja nicht sozusagen aus sich selbst heraus erzeugt haben. Und dann hat er gesagt, nein, er kam durch. Sozusagen mit Blut und Tränen auf die Welt, nämlich durch Einhegung der Commons, indem er etwas zerstört hat, was traditionellerweise vorhanden war, indem er privatisiert hat, indem er die Arbeiter von ihren, also die früher Bauern waren, von ihren Subsistenzmitteln enteignet hat, etc. Heute ist das ziemlich klar, dass dieser Prozess des Enclosure der Commons oder der Zerstörung der Commons, der Privatisierung, ein fortgesetzter Prozess ist. Also, die Privatisierung von bestimmten, meistens in öffentlicher Hand befindlichen Gütern, was weiß ich, seien es Wasserwerke etc., kann man in dieser Linie sehen, weil der Kapitalismus zu seiner eigenen Produktion und Reproduktion sich immer mehr noch nicht unter der Warenform befindliche Dinge einverleiben muss und es dann als Ware produziert. Beispiele noch für moderne Commons. Das sogenannte Urheberrecht. Das sogenannte geistige Eigentum, Patentrechte, sind Enclosure von Commons. Warum? Weil Wissen etwas ist, was, wenn man es teilt, nicht weniger wird, sondern sich vermehrt. Diese Vermehrung darf aber nicht zugelassen werden, weil Voraussetzung für die Warenform ist, dass die Ware knapp ist. Das heißt, nicht reichhaltig vorhanden. Wäre sie reichhaltig vorhanden und alle könnten aus dem reichhaltigen Angebot einfach nehmen, dann kann das Gut keine Ware sein, kann nicht mehr verkauft werden, Kapitalismus kann nicht funktionieren auf dieser Grundlage. Das heißt, der Kapitalismus braucht ein permanentes Enclosure of Commons oder ein geschlossen Halten, wenn es schon geschlossen war. Also Urheberrecht gibt es ja nicht erst seit Neuestem, sondern gibt es ja auch schon eine Weile, genauso Patentrecht. Es ist soweit klar, dass das ein kontinuierlicher, fortgesetzter Prozess ist. So, und jetzt will ich noch vielleicht kurz auf diese kapitalistischen Commons kommen. Also er sagt nochmal mit anderen Worten, dass der Kapitalismus auch die Commons braucht. Auch im Sinne von, zugespitzt heißt das ja, wenn man die Aussage sich richtig mal klar macht, heißt das, der Kapitalismus kann sich auf eigener Grundlage nicht produzieren und reproduzieren. Er würde kaputt gehen, sofort. Das bedeutet, es ist auch unvorstellbar, dass der Kapitalismus nach eigener Logik alles, was wir haben, produziert. Das ist auch eine Grenze des Kapitalismus. Und diese Grenze, die ist sogar ziemlich stark, weil zum Beispiel das Statistische Bundesamt hat untersucht, die haben das ein bisschen mit anderen Begriffen gemacht, ja, nicht so mit Marx'schen Begriffen. Aber die haben sich die Frage gestellt, wie viel von den Gütern und von den Produkten, die eine Gesellschaft so braucht, so in ihrer gesamten Breite, werden eigentlich, jetzt mit meinen Worten, als Ware produziert. Im Statistischen Bundesamt Sprachgebrauch, werden mit bezahlter Arbeit geschaffen. Was würdet ihr schätzen, wie groß der Anteil ist? Traut euch, Schätzung. 80%, wer bietet mehr oder weniger? 50. Ist näher dran. Es ist ein Drittel. Ein Drittel aller notwendigen, gesellschaftlich notwendigen Produkte werden in der Warenform hergestellt. Zwei Drittel nicht. Das weiß auch das Statistische Bundesamt. Und ihr könnt mal das nette Vorwort der damaligen Ministerin, weil diese Umfrage ist schon ungefähr 10 Jahre her, lesen. Die sagt, es ist ja doch immer wieder ganz erstaunlich, dass unsere Gesellschaft nur deswegen funktioniert, weil zwei Drittel nicht so funktionieren, wie die Gesellschaft behauptet, dass sie funktionieren müsste. Also nicht kapitalistisch. Ganz interessant. Also das soll nochmal illustrieren, was es heißt, dass es einen Bereich gibt, einen riesengroßen Bereich gibt, der nicht über die Warenform organisiert ist, sondern ja, über was sonst? Über so eine diffuse Form von Commons, sage ich jetzt mal. Diffus, weil das überhaupt nicht klar ist und man sich dessen nicht bewusst ist, was da eigentlich tatsächlich praktisch passiert. Das ist mein tolles wissenschaftliches Güterschema, mit dem ich versuche, irgendwelche Ökonomen davon zu überzeugen, dass ihre Schemata ziemlich daneben sind. Ich will jetzt nur auf zwei Aspekte eingehen, weil sonst wird es zu lang und zu kompliziert. Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen, gibt es einen schönen Artikel dazu. Ich will jetzt nur auf zwei Dinge eingehen, nämlich soziale Form. Ich hoffe, das wird jetzt verständlich, weil ich habe darüber schon viel erzählt. Soziale Form, sich wahre Subsistenz und Commons. Das ist eine soziale Form, die Dinge, die wir brauchen, zu produzieren. Ware, was ist das? Das sind privat hergestellte, in getrennter Privatproduktion hergestellte Güter für den Verkauf. Für den Tauschen, für den Verkauf. Voraussetzung dafür, hatte ich schon genannt, dass das funktioniert, sind Knappheit und Exklusion. Exklusion, Eigentumsbegriff, Eigentumsform. Eigentum ist Voraussetzung, Privateigentum. Knappheit, Enclosure of the Commons. Güter dürfen nicht reichhaltig vorhanden sein. Sie müssen knapp sein, sonst kauft sie niemand. Subsistenz. Sozusagen das krasse Gegenteil, nämlich für Personal andere. Zum Beispiel in der Großfamilie hergestellte Güter. Es gibt keinen Tausch, im Wesentlichen keinen Tausch, sondern geben, nehmen, zirkulieren innerhalb dieser Subsistenzeinheit. Überschüsse werden dann vielleicht mal auf den Markt gebracht, aber das ist eher untergeordnet für Subsistenzwirtschaften. Commons ist jetzt was Interessantes. Es ist so eine Art Mittelding mit Aspekten von beidem. Nämlich den Aspekt, den es mit der Ware gemeinsam hat, ist, dass für allgemeine andere Güter hergestellt werden. Also nicht für dich und für dich, sondern für die Gemeinschaft, für allgemeine andere. Es gibt aber trotzdem keinen Tausch, sondern Nutzung nach Regeln. Also die Gemeinschaft legt fest, wie dann die hergestellten Sachen genutzt werden können. Die Regeln sind wichtig, damit es zu keiner Übernutzung kommt, aber auch zu keiner Unternutzung. Unternutzung bedeutet hier auch, wenn man etwas nicht benutzt, dann wird es vergessen. Träger und Pfleger sind Gemeinschaften. Also Commons ist etwas, was irgendwie immer da ist, aber nie so richtig wahrgenommen wurde. Und was die Potenz hat, und das finde ich wichtig, für allgemeine andere, also für eine Verallgemeinerbarkeit dienen zu können. Rechtsform hatte ich auch schon gesagt, aber ich spitze das jetzt nochmal zu. Und das ist jetzt vielleicht provokativ. Privateigentum, Kollektiveigentum, freies Gut. Freies Gut ist, machen wir mal hier von unten, ist ganz schnell klar, das ist das Niemandsland. Ne? Sozial ungeregelte Güter im freien Zugriff. Nicht die Tragik der Allmende, die ich vorhin beschrieben habe mit dieser Weide, ist also eigentlich eine Tragik des Niemandslands. Privateigentum und Kollektiveigentum. Was heißt Privateigentum? Exklusive Verfügung und unabhängig. Privateigentum ist unabhängig von Beschaffenheit und Besitz. Unabhängig von Beschaffenheit ist deswegen wichtig, weil es sich auf dingliche Sachen beziehen kann und auf immaterielle Sachen. Hatten wir beim Wissen. Urheberrecht. Nicht stofflich. Aber trotzdem gibt es Eigentum. Etwas ganz Merkwürdiges, aber es gibt es, weil Eigentum ist eh nur eine Rechtsform. Das heißt nur, es bestimmt unsere Gesellschaft. Und Besitz war jetzt diese konkrete Nutzungsbeziehung. Also Eigentum ist auch davon unabhängig. Exklusive Verfügung, Ausschluss Dritter. So Kollektiveigentum, das ist jetzt vielleicht für Linke mit großen Buchstaben kritisch. Weil ich sage, Kollektiveigentum ist auch nur Privateigentum, nämlich Privateigentum für kollektive Zwecke. Gemeineigentum, Staatseigentum, Aktiengesellschaft, VEB etc. pp. Sind aus dieser Sicht strukturell das Gleiche. Es ist kollektives Privateigentum. Es hat nämlich den Aspekt A der Rechtsform, also nicht des Besitzes, sondern der Rechtsform vor allen Dingen und des Ausschlusses Dritter immer noch mit drin. Nur es bezieht sich jetzt auf ein Kollektiv. Damit kann man zwar schon mehr machen, aber so große Unterschiede natürlich sind dann in Bezug auf den Ausschluss Dritter und auf die Kollektivität nicht unbedingt. Natürlich sind die Logiken, die dahinter stehen, schon auch andere. Aber mir kommt es darauf an, Privateigentum wird nicht dadurch überwunden, indem man das Privateigentum kollektiviert. Können wir nachher darüber diskutieren. Linker Commons-Begriff, den ich gerne ins Bewusstsein holen möchte, und zwar sowohl bei Menschen, die sich als links verstehen, wie bei solchen, die das nicht jetzt als solche nicht verstehen. Der sollte nämlich nicht nur auf diese Ressourcenseite gucken und auf die Atmosphäre etc. pp., sondern er sollte vor allen Dingen gucken, was entstehen für Produkte, welche sozialen Formen entstehen dabei, also die Produktionsweise, und welche Produktionsmittel werden verwendet. Stichwort commonsbasierte Peer-Produktion. Wichtig, individuelle Entfaltung ist ein zentrales Moment innerhalb der Commons. Kollektive Handlungsfähigkeit, also ich habe das mal jetzt so hingeschrieben, individuelle Entfaltung in kollektive Handlungsfähigkeit, weil das adressiert im Prinzip zwei wichtige Begriffe, zumindest innerhalb der Diskussion der Linkspartei, wo immer die Frage gestellt wurde, die für mich komische Frage, ist nur Freiheit wichtiger als Gleichheit oder Gleichheit wichtiger als Freiheit? Nicht sozusagen der reale Sozialismus, da war die Gleichheit irgendwie wichtiger, aber die haben die Freiheit nicht für so wichtig genommen. Und jetzt müssen wir als Linkspartei irgendwie aber die Freiheit auch betonen und aber die Gleichheit nicht vergessen. Aber wie ist das Verhältnis zueinander? Es kommt in ein sehr gutes Verhältnis, wenn man das aus der Commons-Sicht diskutiert. Wenn man also eine Produktionsweise organisiert, indem die Menschen ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen und dabei auch die sozialen Formen produzieren, wie sie selber sich dafür entscheiden. Also Commons ist eine grundsätzliche Alternative und nicht bloß Ergänzung zu Markt und Staat. Commons kann ein Kernelement einer neuen Vergesellschaftungsform jenseits des Kapitalismus sein. also kann eine Transformationsperspektive darstellen. Commons kann verallgemeinerbar sein. Das ist jetzt auch wieder etwas speziell Linksparteiliches. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Wenn ihr sagt, nö, dann überblätter ich das jetzt. Das ist nämlich nochmal eine Diskussion um das Verhältnis von Commons und Öffentlichem. Das hat damit zu tun, dass innerhalb der Linkspartei die Diskussion sehr stark in Richtung Öffentliches geschoben wird und mit so einem Verständnis dahinter, wenn wir vielleicht zusammen mit anderen, aber am besten alleine die Macht haben, dann können wir die Dinge vernünftig regeln, also sprich über den Staat. Und dann können wir das Öffentliche wieder zu einem zentralen Element machen. Deswegen der Begriff des Öffentlichen so wichtig. Aber ich hatte vorhin gesagt, das Öffentliche ist sehr stark mit dem Staat verbunden und die Commons verstehen sich jenseits von Markt und Staat. Hör schon auf. Nein, ausführen. Ausführen. Okay. Rainer Rilling, ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist, wichtiger, kluger, sehr kluger Mensch innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hat sich darüber Gedanken gemacht. Und wenn man es genau liest, hat er die Definition der Commons genommen und hat sie Öffentliches genannt, sage ich jetzt mal zugespitzt. Hallo Rainer. Okay, er hat also Kriterien formuliert. Demokratisierung, Beförderung von Gleichheit, Gemeinwohlorientierung, Individualität. Das ist natürlich, trifft ja alles auf die Commons zu, aber wo ist jetzt der Unterschied? Also Staat und Öffentliches. Das ist jetzt ein Zitat aus dem einen Aufsatz, am Schluss gibt es einen Literaturverweis. Allgemeines sei das vom Staat repräsentierte und zugleich inkorporierte Öffentliche im Gegensatz zum Besonderen der Privatförmigkeit der Ökonomie und des Marktes. Also erstmal gibt es hier zwei Begriffe, Besonderes und Allgemeines. Wichtiges philosophisches Kategorienpaar, Besonderes und Allgemeines. Besonderes verknüpft mit der Privatförmigkeit unter Ausschluss des Allgemeinen und Allgemeines als verknüpft er mit dem Staat, der das sozusagen gewährleisten soll. Soweit ist der Gedanke klar. Aber hier handelt es sich jetzt um ein Gewährungsverhältnis und nicht um ein Gestaltungsverhältnis. Also der Staat gewährt das Öffentliche. Die Durchsetzung des Öffentlichen wird damit auch mit der Staatslogik verknüpft und damit allen Problemen, die mit der Staatslogik verbunden sind. Also der Staat ist ja immer nur dann Handlungsfähigkeit, wenn er genug Steuern einnehmen kann, Finanzen zur Verfügung hat und agieren kann. Das heißt, er muss seine Politik darauf ausrichten, genug Steuern einzunehmen etc. pp., damit er handlungsfähig bleiben kann. Völlig egal, welche politische Orientierung der Staat gerade politischerseits hat. Gleichzeitig stellen wir fest, eine Übergriffigkeit des Staatlichen auf das Individuelle. Das ist erstmal nur faktisch so. Was steckt dahinter? Aus meiner Sicht steckt dahinter, dass der Begriff des Öffentlichen, dass bei dem drin steckt, dass das Allgemeines nicht tatsächlich Allgemeines ist, sondern nur so eine Art Kompromiss zwischen unterschiedlichen Partialinteressen. Was heißt das? Wir hatten Besonderes und Allgemeines. Was ist jetzt dieses Begriffspaar? Philosophisch könnt ihr bei Hegel nachlesen. Besonderes im Gegensatz zum Allgemeinen. Und Allgemeines als Gegensatz zum Besonderen ist genau die Definition von Partialinteressen. Die kann man unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um ein Ausschließungsverhältnis handelt, nur durch Kompromiss herstellen. Und der ganze Begriff von Demokratie beruht auf genau diesem Gegensatz von Besonderem und Allgemeinen. Emanzipation des Menschen als Menschen bedeutet aber, dass das Besondere der Ausdruck des Allgemeinen wird. Also, dass es keinen Gegensatz mehr von Besonderen und Allgemeinen gibt, sondern dass es lauter Besondere gibt, die Allgemeine sind. Also, wo das Besondere ein Moment des Allgemeinen ist. Also, kurz, dass man alle dieselbe Meinung letztendlich haben soll, dann werden also alle allgemein, oder dass es nichts mehr zum Aushandeln, also man müsse nichts aushandeln, weil man sowieso der gleichen Meinung ist, oder man müsse nicht aushandeln, weil man nicht mehr handeln muss, weil jeder für sich sein kann. Du hast jetzt gerade zwei Varianten formuliert, die genau diesen Gegensatz enthalten. Entweder wir sind alle einer Meinung, das ist sozusagen, dass das Gemeinsame in das Allgemeine im Sinne des Identischen zusammenrutscht. Dann haben wir das Besondere zum Verschwinden gebracht. Oder wir sind auf der Seite des Besonderen und sagen, ja, die Besonderen stehen dann alle für sich nebeneinander und haben gar keine Beziehung mehr. Dann haben wir das Allgemeine zum Verschwinden gebracht. Wir machen jetzt gerade eine philosophische Diskussion, ist ganz schön. Ja, ich habe es gerade versucht, sozusagen praktisch abzuleiten, was es dann bedeuten würde, wenn das Allgemeine und das Besondere sozusagen zusammengehen. Also das würde bedeuten, ich versuche es gerade jetzt nochmal anders zu formulieren, das würde bedeuten, wenn die Individualität des gesellschaftlichen Menschen Ausdruck der gesellschaftlichen Menschheit ist. Also wenn man als Individuum genau besonderer Mensch mit seinen Meinungen und Praxen und mit allem und so weiter sein kann, aber genau in dieser Individualität drücke ich das Allgemeine aus. Genau in der Unterschiedlichkeit drücke ich das Gemeinsame aus, nämlich die Tatsache, dass wir alle gesellschaftliche Menschen sind und in der menschlichen Gesellschaft leben. Also sozusagen genug Raum, dass man über gewisse Sachen keine Kompromisse machen muss. Genau. Okay. Ob das eine Frage von der Menge von Raum ist, so, ich würde sagen, es ist eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Partialinteressen beruht. Also sprich, wo die Privaten sich abgrenzen von den anderen, sozusagen die anderen ausgrenzen, wo es kein Modus der Exklusion mehr gibt, sondern ein Modus der Inklusion. Oder anders formuliert, Kommunistisches Manifest. Da steht drin, wir brauchen eine Gesellschaft, wo die Entfaltung, oder Entwicklung heißt es dort, wo die Entwicklung des Einzelnen die Bedingung für die Entwicklung aller ist. Das ist genau die Formulierung dessen, was ich hier versucht habe, mit Besonderem und Allgemeinen, wo das nicht mehr ein Gegensatz ist, auszudrücken. Wo die Entwicklung des Einzelnen die Bedingung für die Entwicklung aller ist und umgekehrt, könnte ich dranhängen. Aber warum schließt das Allgemeine Kompromisse aus? Also sagen wir mal, wenn das tatsächlich identisch ist, und die hat ja ein riesiges System dieser Identität entwickelt. Und er hat es ja letztlich dann einen forstlichen Staat gesehen. Das wir nicht anzweifeln können und was sicherlich auch viele Leute gemacht haben. Und Marx hat ihn ja auf die Füße gestellt, wie er jedenfalls behauptet hat. Warum bedeutet denn Identität, also in der Praxis, das Absehen von Kompromissen? Weil Kompromisse etwas Nebeneinanderstehendes, Partielles voraussetzen. Du brauchst über etwas keinen Kompromiss machen, was nicht gegeneinander steht, aber trotzdem etwas Besonderes bleiben kann. Also wo sozusagen die Unterschiedlichkeit innerhalb der Einheitlichkeit erhalten bleiben kann. Deswegen, das ist ganz wichtig für Hegels Identitätsbegriff. Identität ist nicht das, was wir als formale Identität kennzeichnen, also wo A gleich A gleich A gleich A ist. Sondern Hegels Identitätsbegriff war einer, wo die Besonderen, also die Unterschiede innerhalb des Gemeinsamen aufgehoben sind, enthalten sind. Wo also die Besonderheit überhaupt erst zur Geltung kommen kann, sich entfalten kann. Wo die Entfaltung des Einzelnen die Voraussetzung für die Entfaltung aller ist. Ja, aber in der Praxis konnte das doch nicht zeigen. Dann kann ich es in der Praxis zeigen. Ja. Ich kann es in der Praxis zeigen. Aber erst da hinten. Ich habe noch eine Frage, wenn wir davon ausgehen, dass sozusagen irgendwann also in einer Gesellschaftsordnung oder Form oder was auch immer, die es dann wahrscheinlich keine Ordnung mehr ist, wie würde denn an dem Punkt mit so dann verirrten Menschen des Homo economicus umgegangen werden? Ist ja ganz klar, wir haben das Internet, wir haben tolle Spieleplattformen, die können dann, kriegen dann Geld und dann können sie Börse spielen. Kein Problem. Entscheidend ist nur, dass dieses Börsespiel nicht die gesellschaftlichen, sozialen Verhältnisse bestimmen. Warum sollen sie das nicht machen können? Und das ist genau der Punkt. Okay, wir kommen vielleicht auf diesen philosophischen Exkurs nochmal zu sprechen. Ich finde den sehr spannend und sehr wichtig. Weil wir sind es eigentlich nur gewohnt, im Partialinteressenmodus zu denken und dann im Modus von Kompromissen und so weiter und so fort. Jetzt ein Zitat von einer Diskussion um Leipzigs Linke. Was hat mir jetzt wieder runtergebrochen aufs Konkrete, warum die Linke die Commons eigentlich nicht verstehen kann. Eine Kommune ist der Idealzustand eines Commons, sagt er mal einleitend. Doch genau dann, wenn glorreiche Stadträte anfangen, von Investoren zu schwatzen, denen man Verlässlichkeit demonstrieren müsse, genau dann ist das Commons wieder aufgebrochen, wird zum Abfischteich für einen großen Pott, dem der Zustand der Gemeinde und ihre Entwicklungsbedingungen für die Bürger Wurst egal sind, Käse egal, Schnaps egal. Hauptsache, die Kasse klingelt. Und genau dieser Ansatz fehlt im Entwurf der Linken noch immer. Vielleicht auch, weil ihre wichtigsten stadtpolitischen Sprecher noch gar nicht begriffen haben, worum es geht. Es ist eine innerparteiliche Diskussion. Aber was wird hier angesprochen? Sehr richtig angesprochen. Es ist genau das Problem, was ich vorhin nannte. Der Staat kann nur handlungsfähig sein, wenn er Steuern einnimmt. Das heißt, er muss auf die Investoren gucken, denen man Verlässlichkeit demonstriert, damit die investieren, Arbeitsplätze schaffen, die Warenproduktion in Gang halten und den ganzen Salat, den wir eigentlich loswerden wollen, produzieren. Ich sage das mal, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen erstmal. Ich folgere daraus noch gar nichts. Sollte man auch erstmal nicht tun, sondern erstmal nur analytisch feststellen, dass das ein Dilemma ist, in dem sich auch Linke bewegen. Aber wir können uns nicht leisten, wir haben keinen Raum, in den wir gehen können, wo es keine Widersprüche gibt. Sondern wir bewegen uns permanent in Widersprüchen. Und das ist einer dieser, und zu dem kann man sich jetzt verhalten. Und um sich dazu klug verhalten zu können, brauchen wir Kriterien, über die wir dann dauernd nachdenken müssen. Und das, was ich hier mache, ist andauernd Kriterien zu produzieren. Also sozusagen, damit man mich nicht jetzt falsch versteht, sondern um es einzuordnen, was das mit den Commons zu tun hat. Aus meiner Sicht ist das Öffentliche ein rückwärtsgewandtes Projekt, was eigentlich aus der Zeit des Fordismus kommt. Ja, öffentlicher Dienst, Anstalt des öffentlichen Rechts, etc. Das Öffentliche kann eben nur als Staatliches gedacht werden. Und Staatliches, öffentlich-staatliches, das hat nichts mit mir zu tun, im Gefühl der Menschen. So etwas Fremdes, ist nicht meins. Das Individuelle gilt darin auch nicht besonders viel. Also von wegen Entwicklung der Individualität als Voraussetzung für die Entfaltung aller, ist da schon mal gar nicht. Kernelement ist Stellvertretung. Weil natürlich klar ist, der Staat braucht Repräsentanten, die gewählt werden, die dann für die anderen die Angelegenheiten regeln. Und wenn die Leute selber ihre Angelegenheiten in die Hand nehmen, dann passiert das, was wir in Stuttgart haben. Was machen sie? Was passiert in Stuttgart? Stuttgart ist Verteidigung der Commons. Ohne dass sie es wissen. Sage ich mal, die Parkschützer, die sagen ja nicht, wir verteidigen die Commons, sondern die formulieren das anders, aber faktisch tun sie das. Also Teilhabe ist eben nicht Teilhabe, sondern erlaubte Teilnahme, du darfst dich dann beteiligen und so. Und dann, was kommt dann raus? Es sind dann im Phoenix übertragene, wie heißen diese Verhandlungen in Stuttgart? Fakten. Konsultationen oder Schlichtungsgespräche. Das ist vom Staat erlaubte, aber auch erzwungene Teilnahme. Das ist noch keine Teilhabe, was da stattfindet. Keine Selbstermächtigung, keine Selbstentfaltung, das kommt darin nicht vor. Also wegen der strukturellen Identität von Staat und Öffentlichem, sage ich, kann man auf diesem Weg keine Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse erreichen. Ich sage nicht, dass man sich trotzdem nicht irgendwie staatlich beteiligen soll, aber ich mache diese zugespitzte Aussage. Wenn man sich doch beteiligt, sollte man das wissen und dann eine andere Alternative, eine andere Perspektive, eine Transformationsperspektive haben, die nicht die sein kann. Chancen des Öffentlichen. Natürlich gibt es auch Chancen. Öffentliches ist erstmal offen, transparent, frei zugänglich. Diskriminationsfrei, verhandelbar, interventionsfähig etc. pp. Also es gibt auch ein paar positive Aspekte, die allerdings nicht vom Himmel fallen, sondern die werden mal gnädigerweise gewährt oder sie werden harterweise erkämpft. Und es gibt jetzt auch so eine Bewegung, Open Data Bewegung, die zum Beispiel darum kämpft, dass die Daten, die der Staat hat, nicht unter Verschluss hält, sondern allen zugänglich macht. Nur mal um so ein kleines Beispiel zu nennen, dass der Staat durchaus nicht von selbst offen ist, sondern auch dazu gezwungen werden muss. Zwei Beispiele. Ich komme aus Berlin. Negativbeispiel. Wir haben eine linke SPD-Regierung. Geheimverträge Wasser Berlin. Es war eine Erbschaft, die auch diese rot-rote Regierung übernommen hat. Aber sie hat sich denkbar ungeschickt verhalten in dieser Auseinandersetzung. Wird sie auch mindestens 10% kosten. Und ein Positivbeispiel, finde ich, ist das Freedom of Information Act in den USA, wo man eben nach, als Bürger nach einer bestimmten Zeit das Recht hat, seine Daten einzusehen. Könnte man hier auch machen. Okay. So, jetzt kommen wir wieder. Ach nee, das hatte ich schon, oder? Nee, das hatte ich noch nicht. Ach, ich überblätter das jetzt, sonst wird es echt zu lang. Ich glaube, die Idee ist klar geworden, ne? Jetzt noch 3 Folien und dann ist Schluss. Also Widerstand, weil ich hatte irgendwie den Titel vorgegeben, kriegt sozusagen Widerstand. Was hat das jetzt mit Widerstand zu tun? Okay, in Stuttgart sieht man ziemlich gut, was das mit Widerstand zu tun hat. Aber jetzt möchte ich auch wieder kriterienmäßig, begrifflich, 3 Aspekte hervorheben, nämlich Abwehr, Aneignung, Konstitution. 3 Formen von Widerstand. Widerstand als Abwehr. Produktive Elemente, konservative Elemente. Was heißt Abwehr? Zumutungen werden zurückgewiesen, das ist erstmal gut, wenn Leute sagen, nicht mit mir. Lebensansprüche werden verteidigt. Völlig egal, was du sagst, hier, dieses Kind hat eine Gesundheitsversorgung zu bekommen. Da zählt ein Geldargument nicht. Das ist Lebensansprüche verteidigen. Sich nicht von Sachzwängen zukleistern lassen. Gemeinschaftlichkeit erleben, also in Abwehrkämpfen, in Streiks etc. pp. Erlebt man auch tatsächlich Gemeinschaftlichkeit und nicht nur Konkurrenz. Jetzt aber die konservativen Elemente, die ich bei Abwehr sehe, nämlich Abwehr versucht den Status quo zu verteidigen. Also der Bahnhof soll erstmal im Prinzip ein Kopfbahnhof bleiben. Die so und so, die Kürzung soll nicht gekürzt werden etc. pp. Das heißt, es liegt eine Tendenz darin, das Bestehende in diesen Abwehrkämpfen dann als das Positive zu idealisieren. Natürlich machen das nicht alle. Die Klügeren wissen, dass auch das nicht das Ideal ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt in beispielsweise studentischen Streikaktionen mal beobachtet habt, wie teilweise die Argumente laufen. Als ob das, was vorher war, das Tolle war. Überhaupt nicht. Und diese Tendenz gibt es aber, weil man ja doch irgendwie rechtfertigen muss, warum man jetzt da in dem Abwehrkampf ist. Grundsätzliche Kritiken werden also doch tendenziell abgewehrt. Es ist zumindest schwierig, mit denen durchzukommen. Es wird im Modus von Partialinteressen gehandelt. War ja auch in der Diskussion beispielsweise, warum soll ausgerechnet die berechtigten Forderungen der Studenten, der Studierenden, warum soll denen stattgegeben werden und aber nicht den diversen anderen Gruppen, die ja auch ihre Probleme haben, wo wir auch Kürzungen etc. pp. Haben. Also gegeneinander ausspielen als Ausdruck, dass man sich im Modus von Partialinteressen bewegt und leider auch bewegen muss. Dilemma. Widerstand als Aneignung, eine andere Form von Widerstand. Kann zum Beispiel sein, ein Haus zu besetzen, also Privateigentum kollektiv in Besitz zu nehmen. Besitz nehmen, ja. Privateigentum kann anders sein, Besitz, konkrete Nutzungsverhältnis, kann das sein, was wir praktizieren. Freies Wissen wird aufgebaut. Also sowas wie Wikipedia entwickeln ist Aneignung, kollektive Aneignung von Wissen. Einer eigenen freien Wissensbasis, die man uns auch nicht mehr nehmen kann. Handlungsfähigkeit wird erweitert, habe ich das jetzt mal ganz allgemein genannt. Je mehr Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, Wissen und so weiter wir uns aneignen und nicht einfach nur Vorgefertigtes akzeptieren, desto mehr entwickeln wir unsere Handlungsmöglichkeiten. Aber auch hier gibt es konservative Elemente, nämlich auch die Aneignung richtet sich erstmal auf das Bestehende. Also ich nehme mir das, was erstmal da ist. Das heißt, die sozialen und rechtlichen Formen werden erstmal vorausgesetzt und akzeptiert. Das muss man auch tun, weil wir leben nun mal unter diesen Bedingungen. Aber trotzdem muss man das festhalten. Auch hier bestimmen die Partialinteressen die Bewegung, den Bewegungsmodus und auch die Exklusion. Der Exklusionsmodus wird bei der Aneignung nicht oder nur selten überschritten. Ich will gleich noch auf diese Exklusion und Inklusion kommen. Konstitution. Produktive Elemente. Nutzung basiert auf Besitz oder Commons. Das ist jetzt wichtig, weil Voraussetzung für die Konstitution neuer Verhältnisse im Kleinen oder im Großen ist nicht, dass wir erst die Eigentumsfrage lösen müssen, wie es immer so schön heißt, und dann können wir was Neues machen, sondern wir können heute anfangen, etwas in Besitz zu nehmen, etwas neu zu schaffen und ein konkretes Nutzungsverhältnis zu entwickeln und etwas Neues in die Welt setzen. Das können wir tun, ohne die Eigentumsfrage als erste zu formulieren. Die kommt schon automatisch, keine Angst. Freie Kooperation und Freiwilligkeit als Grundlage, beitragen statt tauschen. Also nicht mehr in der Tauschlogik, äquivalent gegen äquivalent, die sozialen Verhältnisse organisieren, sondern in Form von Beitragsverhältnissen. Jeder trägt etwas bei und dieses Beitragen wird nicht verrechnet. Und dann schaffen wir etwas Gemeinsames. Offenheit und Transparenz ist irgendwie, glaube ich, klar. Neue soziale Formen werden damit hergestellt, in die Welt gesetzt. Mit Wikipedia wurden neue soziale Verhältnisse in die Welt gesetzt. Ob die auch immer so toll sind, will ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Da gibt es eine ganze Menge Probleme. Aber erstmal sind sie neu. Oder freie Softwarebewegung. Oder freie Designbewegung. Oder was auch immer. Und jetzt kommt der Punkt, der mir sehr wichtig ist. Individuelle Entfaltung mit Inklusionsmodus. Was heißt das? Beispiel freie Softwarebewegung nehme ich jetzt mal. In der freien Software wird nicht getauscht. Die freie Software, das Produkt, was da rauskommt, ist keine Ware. So, die Beziehung, die die Leute untereinander haben, ist jetzt dadurch bestimmt, dass die Entfaltung der anderen meine Entfaltungsvoraussetzung sind. Nur wenn die anderen in dem Projekt gut mitarbeiten, es ihnen gefällt und sie ihre Persönlichkeit entwickeln in diesem Projekt, habe ich auch was davon. Und umgekehrt, nur wenn ich mich darin gut entfalten kann, haben die anderen was davon. Das heißt, es gibt eine inkludierende Beziehung zu den anderen. Ich brauche die anderen und die brauchen mich. Und das ist etwas Charakteristisches, was innerhalb der Commons generell beobachtet wird. Es gibt eine Inklusionsbeziehung. Ich brauche die anderen und die anderen brauchen mich. Und nicht, ich muss die anderen fernhalten, damit ich mich behaupten kann. Das ist die Logik, wie sie sonst herrscht. Das ist der Exklusionsmodus. Das ist der Privateigentumsmodus. Konservative Elemente, die habe ich jetzt aber ein bisschen positiv formuliert, ja. Konservative Elemente sind die allgemeinen Interessen. Allgemeine Interessen sind auch Begrenzer. Es gibt ja in der bürgerlichen Theorie diesen schönen Satz von Kant ist der, ne? Oder von wem ist dieser kategorische Imperativ von Kant, ne? Du sollst nur das tun, was auch irgendwie die anderen, was du nicht willst, dass dir angetut. Die Grenzen der Freiheit, nicht? Die Grenzen der Freiheit. Du sollst Beispielgeber sein. Die Grenzen, ja, das ist schon eine sehr, sehr positive Interpretation. Weil eigentlich, was da gesagt wird, ist, jetzt in meinen Worten, da rennen lauter isolierte, getrennte Individuen rum und die entfalten jetzt ihre Freiheit. Und wie weit können sie gehen, bis sie an die Grenzen der Freiheit der anderen stoßen? Das ist die Grenze. So, zack. Das heißt, der kategorische Imperativ definiert die sozialen Verhältnisse in bürgerlichen Gesellschaften, wo die Freiheit des anderen immer nur Kompromiss oder auf Kosten von anderen gehen kann. Sonst gäbe es das nicht. Im Inklusionsmodus gibt es aber diese Grenzen nicht, weil der andere, die Freiheit des anderen ist die Voraussetzung meiner Freiheit. Die Voraussetzung, die Bedingung. Die Entwicklung meiner Individualität ist die Voraussetzung für die Entwicklung der Individualität der anderen. Kommunistisches Manifest. Altbekannt, schon 1848, keiner weiß es. Das heißt, dieser Inklusionsmodus, wie er 1848 mal beschrieben wurde, in einer Auftragsarbeit von Karl Marx und Friedrich Engels, die haben dafür Geld gekriegt, den muss man wirklich durchdringen, was das bedeutet und was das heute bedeutet und dass das in den Commons eine wichtige Rolle spielt. Und dass das nicht etwas ist, was irgendwann später in einer freien Gesellschaft kommt, sondern was wir uns tagtäglich schaffen können, konstituieren können, also in die Welt setzen können. Ökologischer Fußabdruck sind natürlich Grenzen, Endlichkeit der stofflichen Ressourcen und so weiter. Aber wenn wir eine inklusive Beziehung zu anderen haben, bedeutet das auch, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, Markt bedeutet ja, oder Warenproduktion bedeutet ja, dass die Bedürfnisse nach der Produktion verhandelt werden. jetzt kommt nochmal ein schwieriger Gedanke. Ja, es wird erst produziert, dann wird es auf den Markt gebracht, wird geguckt, kann man das Zeug loswerden? Ja, und zwar dann, wenn es irgendwie auf Bedürfnisse trifft, die dann auch noch zahlungskräftig sind. Das nennt man dann in der Theorie Bedarf. Bedarf sind zahlungskräftige Bedürfnisse. Also werden Bedürfnisse, die gesellschaftliche Vermittlung passiert im Nachhinein. Eine Ex-Post-Vermittlung. Das Kind liegt schon im Brunnen, dann wird vermittelt. Diese Getrenntheit der einzelnen Bedürfnisse voneinander, weil sie im Nachhinein vermittelt werden gesellschaftlich, hat zur Folge, dass sie nicht aufeinander beziehbar sind von vornherein. Oder in der bürgerlichen Ökonomie mit folgenden Begriffen formuliert. Das ist die Externalisierung von bestimmten Kosten. Beispielsweise die Zerstörung der Umwelt. Warum werden die externalisiert? Weil sie kein Kriterium für die Produktion sind. Was sind Kriterien für die Produktion? Die Investition muss sich rechnen. Aus G muss G' werden. Also aus Investition muss mehr Geld rauskommen. Was die Commons aber strukturell als Inhalt haben, ist diese Inklusionsbeziehung. Das heißt, sie können auch von vornherein nicht nur die Menschen einbeziehen, sondern die Menschen mit ihren Bedürfnissen einbeziehen. Von vornherein sind also in der Debatte, bevor was getan wird, was wollen wir überhaupt, welche Bedürfnisse haben wir und wie können wir die, bevor wir loslegen, miteinander in Vermittlung bringen. Durch Kommunikation, durch Verabreden, durch Commoning. Commoning ist die Vermittlung von Bedürfnissen, bevor produziert wird. Und nichts anderes brauchen wir. Eine freie Gesellschaft ist eine, wo vorher vermittelt wird und nicht nachher. Ganz einfach. Schwer zu machen. Okay, jetzt bin ich fertig. Danke.